Es ist Halloween, es ist Halloween in GTA Online, Schlitzerfan. Es ist Halloween und ich suche die Kürbisse, Yoga Man Day Event. Es ist Halloween, es ist Halloween, UFOs und Aliens zu Halloween. Es ist Halloween.